Wieder wird uns klar, das Leben bleibt nicht, es begleitet, bleibt gewahr, bis auf unsere Stunde schlägt. Leben viel zu kostbar, wie viele Stunden dazu gebraucht, zu leben und zu hassen, ohne Genuss des Augenblicks, der alles zu stehen lässt und sagt, seid ihr gewiss. Der alles so stehen lässt und sagt, seid ihr gewiss. Wieder einer geht, reißt ein Loch in diese Mitte, vergiss die anderen nicht, vergiss die anderen nicht. Sie wollen bleiben, sie wollen bleiben, sie wollen auch bei dir bleiben. Umarme diese Menschen, die prägen deine Welt, sie haben es bitter nötig, da immer einer zählt. Drum umarme diese Menschen, die prägen deine Welt, sie haben es bitter nötig, da immer einer zählt. Halt die Erinnerung, diese Mindshots in your head, remember and this one never be dead. Zerbrich nicht dran, bleib dir treu und gib nicht auf, auch wenn es schwer ist, ich sag dir Ahoi. Mach dich auf zu neuen Ufern, zur Unvergesslichkeit, denn am Ende ist es alles, was einem Menschen übrig bleibt. Mach dich auf zu neuen Ufern, auf zur Unvergesslichkeit, denn am Ende ist es vielleicht alles, was übrig bleibt. Vielleicht alles zu übrig bleibt. Vielleicht alles zu übrig bleibt. Vielleicht alles zu übrig bleibt.